Nummer 2. Entschuldigen Sie bitte, wie kommen wir am besten zum Schloss Bellevue? Ganz einfach. Sie sind hier am Alexanderplatz. Nehmen Sie den Bus 100 in Richtung Zoologischer Garten. Sie fahren am Reichstag vorbei und sind 3 Stationen weiter am Schloss Bellevue. Vielen Dank. Entschuldigen Sie bitte, wie kommen wir am besten zum Schloss Bellevue? Ganz einfach. Sie sind hier am Alexanderplatz. Nehmen Sie den Bus 100 in Richtung Zoologischer Garten. Sie fahren am Reichstag vorbei und sind 3 Stationen weiter am Schloss Bellevue. Vielen Dank.